des Hauses da. Doch war mich mir's geblieben, und nur dir. das wahre Fond. Noch eine Stunde lass mich hier verweilen im Sonnenschein. Mit Blumen, Lust und Kran des Lebens weilen im Sonnenschein. Ihr Frühling kam und schrieb auf Rosenblättern ein Traumgedicht vom Paradies. Ich las in goldenen Zeilen im Sonnenschein. Der Sommer kam, das Irrte zu verzehren. Erliegen seinen Pfeilen im Sonnenschein. Es kam der Herbst, das Leben heimzuholen. Ich sah ihn nah und mit der Rose in seiner Hand enteilen im Sonnenschein. Alles Lebens, die hier ich sah, mich verweilen, mir vorübereilen im Sonnenschein. Seid mir gegrüßt, ihr Wanderer des Lebens, die ohne mich und die mit mir gewandert, einige Weilen im Sonnenschein. Zurück ich blick und seh, und selbst den Berg einst schwer erstiegen steilen im Sonnenschein. Ich geh die süße Müdigkeit des Meeres.